Es regnet seit Tagen, die Straßen sind nass. Ich will schon so lang mit dir raus aus der Stadt. Komm, pack deine Sachen, der Tag fängt erst an. Lass uns irgendwo hin, wo wir noch nicht waren. Ein Traum bleibt ein Traum, also lass ihn uns gehen. Alles andere kann wahr. Kommt! Wir fahren der Sonne entgegen, nur wir beide zusammen. Ich hab dir gesagt, unsere Zeit fängt jetzt an. Der Sonne entgegen, nur du und ich. Und spürst du die Freiheit, hier kommt sie zurück. Der Sonne entgegen, nur du und ich. Der Sonne entgegen, nur du und ich. Wir fahren ohne Ziel, das Herz weiß wohin. Denn alles, was zählt, ist, dass wir glücklich sind. Dass wir glücklich sind. Es gibt kein Zurück, kein Gedanke daran. Ich weiß, unser Tag, er fängt gerade erst an. Ein Traum bleibt ein Traum, also lass ihn uns gehen. Alles andere kann wahr. Wenn ihr kommt! Wir fahren den Sonne entgegen, nur wir beide zusammen. Ich hab dir gesagt, unsere Zeit fängt jetzt an. Der Sonne entgegen, nur du und ich. Und spürst du die Freiheit, hier kommt sie zurück. Der Sonne entgegen, nur du und ich. Der Sonne entgegen, nur du und ich. Meine kleine Familie, meine Band vorstellen. An der Gitarre, Applaus für Mikey. Und am Schlagzeug, Applaus für Phil. Und am Bass. Dicken Applaus für Robin! Der Sonne.